Erster im dritten Jahr der Herrschaft von König Hosea in Israel wurde Hiskia, der Sohn von Ahas, König von Juda. Zweiter, er war 25 Jahre alt, als er den Thron bestieg, und er regierte insgesamt 29 Jahre lang in Jerusalem. Dritter, er handelte so, wie es dem Herrn gefiel, und folgte dem Vorbild seines Vorfahren David. Vierter, er schaffte die fremden Opferstätten ab, zerstörte die Götzenbilder und zerbrach die bronzene Schlange, die Mose einst gemacht hatte. Fünfter, Hiskia vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so fest, dass kein König vor oder nach ihm so gläubig war wie er. Sechster, er hielt treu zum Herrn und befolgte alle Gebote, die Gott dem Volk durch Mose gegeben hatte. Siebter, weil der Herr mit ihm war, hatte er Erfolg bei allem, was er tat, und lehnte sich gegen den König von Assyrien auf. Achter, er besiegte die Philister in ihrem gesamten Gebiet bis nach Gaza, sowohl in den Dörfern als auch in den befestigten Städten. Neunter, während des vierten Regierungsjahres von Hiskia belagerte der assyrische König Salmanasser die Stadt Samaria. Zehnter, nach einer Belagerung von 3 Jahren wurde Samaria schließlich im 6. Jahr von Hiskias Herrschaft erobert. Elfter, der König von Assyrien verschleppte die Israeliten in sein eigenes Land und siedelte sie in verschiedenen fernen Städten an. Zwölfter, dies geschah, weil sie Gott nicht gehorcht hatten, sondern den Bund und die Gesetze brachen, die Mose ihnen gegeben hatte. 13. Im 14. Jahr von König Hiskia griff der assyrische König Sanherib alle befestigten Städte Judas an und nahm sie ein. 14. Hiskia schickte eine Botschaft nach Lachis und bat um Frieden, woraufhin der assyrische König eine hohe Geldstrafe forderte. 15. Um diese Forderung zu erfüllen, gab Hiskia alles Silber her, das sich im Tempel und im königlichen Palast befand. 16. Er ließ sogar das Gold von den Türen des Tempels entfernen, damit er den König von Assyrien bezahlen konnte. 17. Trotz der Zahlung schickte der assyrische König ein gewaltiges Heer nach Jerusalem, das vor der Stadtmauer Stellung bezog. 18. Als die Assyrer nach dem König riefen, gingen 3 hohe Beamte von Hiskia hinaus, um mit ihnen zu verhandeln. 19. Der assyrische Sprecher forderte sie auf, Hiskia zu fragen, worauf er seine große Zuversicht eigentlich begründe. 20. Er fragte spöttisch, ob Hiskia glaube, dass bloße Worte eine starke Armee und eine gute Strategie ersetzen könnten. 21. Er warnte sie, dass die Hilfe aus Ägypten so unzuverlässig sei wie ein zerbrochener Stock, der die Hand verletzt. 22. Falls sie behaupteten, auf Gott zu vertrauen, erinnerte er sie daran, dass Hiskia viele Altäre Gottes entfernt hatte. 23. Er bot Hiskia eine Wette an und versprach 2000 Pferde, falls Juda überhaupt genug Reiter für sie hätte. 24. Er spottete, dass Hiskia nicht einmal den kleinsten Offizier besiegen könne, obwohl er auf ägyptische Wagen und Reiter hoffe. 25. Zudem behauptete er, dass der Herr selbst ihm befohlen habe, das Land anzugreifen und es völlig zu zerstören. 26. Die Beamten baten ihn, Aramäisch zu sprechen, damit das Volk auf der Mauer die beängstigenden Worte nicht verstehen konnte. 27. Doch der Sprecher antwortete, dass seine Botschaft für alle Bewohner bestimmt sei, denen nun eine schreckliche Hungersnot drohe. 28. Dann trat er vor und rief laut auf Hebräisch, damit jeder die Worte des großen Königs von Assyrien verstehen konnte. 29. Er warnte das Volk, dass Hiskia sie belüge, weil er sie niemals aus der Macht der Assyrer retten könne. 30. Sie sollten nicht auf Hiskias Versprechen vertrauen, dass der Herr die Stadt Jerusalem beschützen würde. 31. Er forderte sie auf, sich zu ergeben, damit sie weiterhin in Frieden von ihren eigenen Feldern und Brunnen leben könnten. 32. Er versprach, sie später in ein ebenso gutes Land zu bringen, und warnte sie davor, Hiskias Worten über Gottes Rettung zu glauben. 33. Er fragte, ob jemals ein Gott eines anderen Volkes sein Land vor der Macht des assyrischen Königs gerettet habe. 34. Er nannte viele Städte, deren Götter machtlos waren, und fragte, ob Samaria etwa durch seine Götter gerettet wurde. 35. Er wollte wissen, welcher Gott jemals sein Land beschützt habe, so dass nun der Herr Jerusalem retten könnte. 36. Das Volk blieb jedoch völlig still, weil der König ihnen ausdrücklich verboten hatte, auf die Drohungen zu antworten. 37. Die Beamten kehrten mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia zurück und berichteten ihm voller Trauer alles, was sie gehört hatten.